بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ich habe es inshallah diesmal jetzt kurz gehalten mit der Einführung. Und manche Geschwister, habe ich gemerkt, die denken, diese ganzen Unterrichte sind auf Arabisch. Nein, damit wir gleich von vornherein sagen, diese Unterrichte sind komplett auf Deutsch, inshallah ta'ala. Und es gibt genug auf Arabisch, denke ich. Und auf Deutsch können wir nie genug haben. Tayyib, wir haben bis jetzt mit Allahs Hilfe die Symptome des schwachen Imans durchgenommen und wir haben sie beendet. Und wir haben die Gründe für einen schwachen Iman durchgenommen und wir haben sie beendet. Und zurzeit befinden wir uns in der Heilung des schwachen Imans, in der Behandlung, in den Behandlungsmethoden des schwachen Imans. Und wir haben bis jetzt 10 Kategorien oder 10 Möglichkeiten aufgezählt, wie wir unseren schwachen Iman behandeln können, wie wir ihn heilen können. Und inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns das ermöglicht, werden wir heute 10 weitere aufzählen, die kurz sind natürlich, weil wir haben für die 10 jeweils, wir haben 3 Unterrichte gebraucht, glaube ich, weil sie sehr lange waren und sehr detailliert. Wir werden inshallah heute 10 weitere machen, damit wir abschließen mit diesem Buch. Inshallah, und abschließen mit dieser Reihe und inshallah dann nächste Woche eine neue Reihe starten. Bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Wir gehen direkt weiter. Der 11. Punkt, womit man seinen schwachen Iman heilen kann, ist das Gedenken Allahs. Und bei Allah, liebe Geschwister, das Gedenken Allahs ist eine gewaltige Sache. Und ist eine gewaltige Angelegenheit, womit man seine Seele reinigen kann, womit man seinen Iman reinigen kann und seinen Iman steigern kann, liebe Geschwister. Für das kranke Herz ist es eine Reinigung. Es ist seine Heilung und seine Medizin. Das Gedenken Allahs ist die Seele der rechtschaffenen Taten, liebe Geschwister. Allah, der Erhabene, sagt: Ja, ihr الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Sag, o ihr diejenigen, die glauben, oder o ihr Gläubigen, erwähnt Allah sehr viel, oder denkt Allah häufig. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und gedenkt Allah viel, oder häufig, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Und das Gedenken Allahs ist gewaltiger, größer. Und ebenso hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache uns ans Herz gelegt. Und zwar als ein Mann zu ihm kam und er sagte, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Sozusagen, lass deine Zunge im Gedenken zu Allahs dauernd sein. Also lass deine Zunge die ganze Zeit beschäftigt sein mit dem Dhikr zu Allah. Durch das Gedenken Allahs erreicht man das Wohlgefallen des Allerbarmers und schlägt den Satan in die Flucht, liebe Geschwister. Es vertreibt Sorgen und Kummer. Es führt zu Versorgung und öffnet die Türen des Wissens. Es ist die Saat für das Paradies und ein Mittel, um die vielen Übel der Zunge zu unterlassen. Und Wallahi, wer mehr Allah preist mit seiner Zunge, der kann weniger Übel mit seiner Zunge machen. Und das ist eindeutig klar. Es spendet den Armen Trost, Dhikrullah, jenen, die traurig sind, weil sie selbst nicht die Möglichkeit finden zu spenden, da sie selber arm sind. Es ist Trost für sie. Daher hat Allah ihn sie mit Dhikr ausgestattet und hat ihnen diese Möglichkeit mit Dhikr gegeben. Subhanallah, liebe Geschwister. Und in einem Gedicht heißt es: Nisyanu dhikrullahi mautu qulubihim wa ajsamuhum qabla al-qubur quburun wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum hatta an-nushur nushurun. Subhanallah, sagt, das Gedenken Allahs zu vergessen ist der sichere Tod der Herzen. Ihre Körper sind bereits Gräber, ehe sie in die Gräber kommen. Ihre Seelen sind in Einsamkeit in ihren Körpern eingesperrt. Sie stehen nicht eher wieder auf, bis die große Auferstehung eintrifft. Subhanallah, was für ein Gedicht. Subhanallah. Deswegen muss jeder, der seinen schwachen Glauben behandeln will, Allah gedenken. Und Allah sagt im Koran: وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ. Erwähne deinen Herrn, wenn du ihn vergessen hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt und bestätigt uns, dass wir nur Ruhe finden in unserem Herzen, wenn wir Allah erwähnen. Und er sagt: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Nur im Gedenken zu Allahs finden die Herzen Ruhe. Nur im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimullah sagt über die Behandlung mit Dhikr. Er sagt und hört zu: Im Herzen ist eine Verhärtung, die nur das Gedenken Allahs zum Schmelzen bringen kann. Deshalb muss der Diener die Verhärtung seines Herzens mit dem Gedenken Allahs heilen. Ein Mann sagte zu Al-Hasan al-Basri: O Abu Sa'id, ich klage dir die Verhärtung meines Herzens. Ja, also er will sagen: Was kann ich tun? Ich habe ein hartes Herz. Er antwortete: Behandle sie mit Dhikr. Behandle dein Herz mit Dhikr. Je mehr sich Unachtsamkeit im Herzen ausbreitet, desto härter wird es. Wenn aber jemand Allahs gedenkt, dann schmilzt diese Härte wie Kupfer im Feuer. Subhanallah. Nichts kann die Verhärtung des Herzens besser schmelzen, besser beheilen, besser behandeln und besser heilen als das Gedenken Allahs, liebe Geschwister. Das Gedenken Allahs ist die Heilung und Medizin für das Herzen. Unachtsamkeit ist dagegen seine Krankheit, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigt, weil man ihn nicht gedenkt. Heilung und Krankheit sind somit direkt vom Gedenken Allahs abhängig. Subhanallah. Makhul, rahimullah, sagte: Im Gedenken Allahs steckt Heilung im Gedenken der Menschen Krankheit. Subhanallah. Er sagt: Im Gedenken Allahs des Erhabenen steckt eine Heilung und im Gedenken der Menschen eine Krankheit. Subhanallah. Durch den Dhikr überwältigt der Diener den Satan. Genauso wie der Satan diejenigen überwältigt, die unachtsam und vergesslich sind. Ha? Subhanallah. Die Unachtsamen, was macht? Mit der Dunya, mit den Menschen ablenkt. Und wenn die gläubigen Diener sich selbst mit der Akhira ablenken, sich konzentrieren auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann werden sie den Satan überwältigen können, liebe Geschwister. Subhanallah. Einer der rechtschaffenen Vorfahren, liebe Geschwister, sagte: Wenn das Gedenken Allahs im Herzen fest verankert ist, dann ringt es den Shaitan nieder. Dann macht es den Shaitan Platz sozusagen. Sobald er sich dem Herzen nähert. Subhanallah. Das heißt, wenn du Allahs gedenkst, die ganze Zeit, Tag und Nacht, morgens und abends, subhanallah, und der Shaitan will sich deinem Herzen nähern, dann erwähnst du Allah und es macht ihn nieder. Subhanallah. Und er sagt weiter: Dies geschieht auf dieselbe Weise, wie ein Satan den Menschen niederringt, sobald er sich ihm nähert. Daraufhin versammeln sich mehrere Satane, Shayatin, um ihn. Das heißt, diesen Satan versucht, sich dem Herzen des Gläubigen zu nähern. Wenn er nicht schafft, dann bringt er mehrere. Und dann sammelt er diese Satane, um ihn zu fragen: Was ist mit diesem hier los? Ja? Was ist mit diesem Mann los? Und es wird gesagt worden: Er wurde von einem Menschen besessen. Subhanallah. Er wurde von einem Menschen besessen. Das heißt, der Satan wurde von einem Menschen besessen. Subhan al-Malik. Normalerweise heißt es ja, wir sind von Satanen besessen, von Shayatin besessen, von alles Mögliche besessen. Aber wenn du mit Dhikr dein Herz besetzt, deine Zunge besetzt und der Shaitan sich dir nähert, nochmal zum Erklären, ja, wenn der Shaitan sich dann dir nähert und dann du Allah erwähnst, dann weiß er nicht mehr wohin. Dann sammeln sich die Shaitane um diesen Shaitan und sagen, was ist mit dem? Und es wird gesagt, dieser Shaitan ist vom Menschen besessen. Subhan al-Malik. Die meisten, die von Satanen besessen werden, sind Menschen, die im Gedenken Allahs unachtsam sind. Subhanallah. Die meisten, die besessen werden, die anfällig sind für Sihr, die anfällig sind für Djinn, die anfällig sind für solche Krankheiten, ja, sind, weil sie nicht Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, weil sie unachtsam sind. Weil sie eventuell nicht mal die Pflichttaten erfüllen. Deswegen sind sie eher dafür anfällig, dass sie von Shayatin getroffen werden. Aber jemand, der Allahs immer gedenkt, seine Zunge ist immer im Gedenken zu Allahs. Und wenn seine Zunge nicht preist, dann ist sein Gedenken oder sein Herzen bei Allah mit darüber nachdenken, über das, was er erschaffen hat. Und diese Sache belästigt den Shaitan. Mit diesen Sachen könnte diese Satan niederringen, liebe Geschwister. Manche Menschen, die über Schwäche im Glauben klagen, fällt es schwer, einige der zuvor genannten Behandlungsmethoden, was wir vorher erwähnt haben, umzusetzen. Wie zum Beispiel das Verrichten von freiwilligen Taten oder Qiyamul Layl oder Koran lesen und so weiter. Wir haben diese Sachen erwähnt. Für sie ist es angebrachter, mit der Behandlung des häufigen Dhikr zu beginnen. Und das ist tatsächlich so, liebe Geschwister. Bei jedem hilft eine andere Handlungsmethode. Bei jedem hilft eine andere Handlungsmethode. Kann sein, dass jemand eher Dhikr viel machen kann, aber nicht viel freiwillig beten kann. Der andere kann viel freiwillig beten, aber er kann nicht viel Dhikr machen und so weiter. Er kann diese Sachen dann miteinander ausgleichen. Subhanallah. Subhanallah. Für sie ist es damit diese Dhikr angebrachter und es damit sie diese Sachen fleißig machen und ständig machen können, ist das für sie einfacher geworden. Dabei sollten sie einige allgemeine Worte oder allgemeine Adhkar auswendig lernen und sie ständig wiederholen. Ja? Wie zum Beispiel, subhanallah, es gibt Hisnul Muslim, liebe Geschwister, die man andauernd, da sehr viele Sachen drin stehen. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oder subhanallah, 100 Mal sagen. Oder subhanallah, wa bihamdi, 100 Mal sagen. Oder subhanallah, wa bihamdi, subhanallah al-azim. Oder la hawla wa la quwwata illa billah. Oder subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Es gibt sehr viele, Alhamdulillah, die man erwähnen kann, mit denen man arbeiten kann, Alhamdulillah. Tayyib, das war inshallah so viel zu dem Dhikr zu Allah. Gehen wir direkt weiter. Zwölftens, mit Allah vertrauliche Gespräche führen, so wie vor ihm niedergeschlagen und gebrochen dastehen. Das ist die Überschrift. Zwölftens. Mit Allah vertrauliche Gespräche führen, so wie vor ihm niedergeschlagen und gebrochen dastehen. Je mehr Unterwürfigkeit und Demut der Diener ihm entgegenbringt, Allah subhanahu wa ta'ala ihm entgegenbringt, desto näher kommt er Allah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dazu, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ هُوَ سَاجِدًا هو ساجد فأكثروا الدعاء. Er sagt, der Diener ist seinem Herrn am nächsten, wenn er in Sujud ist, in der Niederwerfung. So vermehrt die Dua, die Bittgebete, in Sujud. Ja, auch in Pflichtgebeten. Nicht nur in Freiwilligen oder nicht nur dich, weil du kannst dich auch einfach so niederwerfen, wenn du mit deinem Herrn reden willst, kannst du dich einfach niederwerfen und Dua machen und dich beklagen, aber du kannst auch in den Freiwilligen oder in den Pflichtgebeten, wenn du an deinen Sujud machst, kannst du auch viel Dua machen. Walhamdulillah. In der Niederwerfung, die Niederwerfung, liebe Geschwister, ist die höchste Art der Demut. Die höchste Art der Unterwerfigkeit. Ja? Es gibt keine Stellung, die höher ist bei Allah als die Niederwerfung. Subhanallah. Deswegen ist diese Position die angesehenste. Diese Niederwerfung, wenn jemand sich niederwerft, ist die beste Position dem Diener gegenüber seinem Herrn. Subhanallah. Denn in dieser Position ist er seinem Herrn am nächsten und in dieser Position, wenn er bittet, wird ihm eher angenommen wie in anderen Positionen, liebe Geschwister. Subhanallah. Ibn al-Qayyim beschrieb in äußerst schönen Worten die Unterwürfigkeit und die inneren Gebrochenheit eines Menschen, der sich reumütig zu Allah zuwendet. Er sagt, bei Allah, wie wunderschön doch die Worte desjenigen sind, der in dieser Position spricht. Ich bitte dich, also er sagt, wer diese Worte sagt, ich bitte dich bei deiner Macht und meine Erniedrigung, mir Barmherzigkeit zu erweisen. Ich bitte dich bei deiner Kraft und meiner Schwäche, bei deiner Unabhängigkeit von mir und meine Abhängigkeit von dir. Hier ist meine lügende, sündige Stirnlücke in deinen Händen. Deine Diener außer mir sind viele. Ich habe keine Rettung oder Zuflucht vor dir, außer bei dir. Ich bitte dich auf die Weise, wie dich die Bedürftigen bitten. Ich flehe dich auf die Weise an, wie dich ein ergebener und unterwürfiger Diener anfleht. Ich rufe dich auf die Weise an, wie dich ein mit Angst erfüllter und ein Erblindeter anrufen. Ich bitte dich mit der Bitte eines Dieners, dessen Nacken vor dir gebeugt ist, dessen Augen für dich Tränen vergießen und dessen Herz dir unterwürfig ist. Subhanallah. Was für Worte von Ibn al-Qayyim. Subhanallah, liebe Geschwister. Wenn der Diener Worte wie diese ausspricht, während er mit seinem Herrn ein vertrauliches Gespräch führt, dann nimmt der Glaube in seinem Herzen zu. Dann steigt definitiv dein Glaube. Subhanallah. Zu den Angelegenheiten, die den Glauben stärken, gehört, dass der Diener offen zeigt, dass er Allah dringend braucht. Ja? Und ganz auf ihn angewiesen ist. Allah, der Erhabene, teilt uns mit, dass wir ihn brauchen und er von alles unabhängig ist. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Sagt, o ihr Menschen, ihr seid bedürftig zu Allah, ihr seid abhängig von Allah und Allah ist reich und lobenswert. Allah ist unbedürftig und lobenswürdig. Ha? Genauso wie wenn wir sagen, قل هو الله أحد. Allahu Samad. Und Allahu Samad bedeutet derjenige, von dem alles abhängig ist und der niemanden braucht. Oder von, und er von niemanden abhängig ist. Subhanallah. Subhanallah. Gehen wir weiter, inshallah, liebe Geschwister. 13. Heilungsmethode. Keine ausgedehnte Hoffnung auf das Diesseits haben. Keine ausgedehnte Hoffnung auf das Diesseits haben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für die Erneuerung, für die Erinnerung des Glaubens. Ibn al-Qayyim sagte, es gibt gewaltige Lehren, die wir uns aus diesen Koranversen ziehen können. Und er schrieb diese Verse, أَفَرَأَيْتَ إِمْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. Was meinst du wohl, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen und hierauf überkommt sie, was ihnen stets angedroht wurde, nicht nützend wird ihnen dann, was ihnen an Nießbrauch gewährt wurde? Es wird ihnen so vorkommen, als ob sie nur ein Teil oder eine Stunde von dem Tag in ihr verbracht haben. Eine der gewaltigen Lehren besteht darin, dass dies die wirkliche Länge des gesamten Diesseits ist, liebe Geschwister. Eine Stunde. Ja. Und es kommt auch an anderen anderen Stellen im Koran vor, wenn sie auferweckt werden. Und dann zu ihnen gesagt wird, kam labithtum, wie lang habt ihr auf der Erde verweilt? Sagen, labithna yawman au ba'da yawm, einen Tag oder einen halben Tag, das ist dein Leben. ist wie wenn du vom Traum aufwachst. Du träumst eigentlich sehr lange. Du denkst, dass du sehr lange träumst im Traum und du erlebst Sachen und teilweise Emotionen und Gefühle, subhanallah. Aber in Wirklichkeit träumst du nur 10 Sekunden, liebe Geschwister, und wir wissen das. Und da, du träumst in der Aufwachphase schon, subhanallah. In den letzten 10 Sekunden deiner Aufwachphase bist du am Träumen. Und so wird dein Diesseits sein, wenn du von deinem Diesseits auferwachst. In das wahre Leben, das wir schon vergessen haben, dann werden wir sagen, ich habe nur einen Tag oder einen halben verweilt. Möge Allah uns unser Herz nicht hartherzig machen und uns nicht zu den Unachtsamen gehören lassen. Tayyib, machen wir weiter. 14. Über die Wertlosigkeit dieser Welt nachdenken. Über die Wertlosigkeit dieser Welt nachdenken. Man soll über die Bedeutungslosigkeit, über die Wertlosigkeit dieser Welt nachdenken, so dass das Herz des Dieners das hartnäckige Festhalten am Diesseits aufgibt und sich endlich davon löst. Ja? Das heißt, du sollst endlich aufhören, dich an dieser Dinja festzuhalten, an dem, was du hast, an deinen Frauen und an deinen Kindern, an deinem Vermögen. Hör auf, dich daran festzuhalten. Es ist wertlos. Es ist bedeutungslos. Subhanallah. Und nur dann kannst du dich lösen und dich ans Jenseits binden. Und Allah sagt, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Und das diesseitige Leben ist nur ein trügerischer Genuss. Es ist ein Genuss, der vorbeigeht. Und eines Tages, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Müllhaufen vorbeiging, so rief er die Sahaba. Und er sagt, komm, schnell, eilt her. Sagt er, was ist, ja Rasulallah? Sagt, seht ihr das da? Sagen sie, ja. Sag ich, was seht ihr? Sag, das ist Müll. Sagt er, das ist die Dunja, die ihr begehrt. Sagt er, was ist das da? Sagen, das ist Knochen, ja Rasulallah. Sagt, das ist euer Körper, die ihr so begehrt, auf den ihr so viel Wert legt. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, die Nahrung des Sohn Adams ist ein Gleichnis des Diesseits. Schau, was aus dem Sohn Adam herauskommt, obwohl er sie gewürzt und gesalzen hat. Er weiß sehr wohl, was daraus wird. Subhanallah, Subhanallah. Und der Hadith ist in At-Tabari und Silsila al-Sahiha. Er sagt, die Nahrung des Sohn Adams ist das Gleichnis des Diesseits. Das Gleichnis des Diesseits. Oder das Gleichnis des Diesseits ist wie, wenn du Essen tust. Ja, so ist das gemeint. Wie? Schau, was aus dem Sohn Adams herauskommt. Schau, was aus dir herauskommt. Obwohl du so leckere Sachen gemacht hast und gesalzen hast, gewürzt hast und gemacht hast und sehr schön. Am Ende, wir wissen, was rauskommt. Er sagt, er weiß sehr wohl, was daraus wird. Das heißt, das ist dein Diesseits. Lass es hinter dir. Und Abu Huraira berichtet, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, das Diesseits ist verflucht und was in ihr ist, ist verflucht. Außer dem Gedenken Allahs und dem, was ihm nahe kommt. Und dem, was ihm, also an den Gedenken Allahs nahe kommt, und einem Wissenden und Lernenden. Subhanallah. Subhanallah. Und der Hadith ist in Ibn Majah und Sahih al-Targhib al-Tarhib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Ad-Dunya mal'una. Mal'un ma fiha. Das Diesseits ist verflucht und es ist verflucht, was in ihr ist. Also alles ist verflucht von dieser Welt. Ja? Er sagt, illa dhikr Allah. Außer das Gedenken Allahs. Wa ma wa lahu au aliman au muta'alliman. Er sagt, oder was ihm nahe kommt, ja? Oder ein Wissender oder ein Lernender. Subhanallah. Subhanallah. Diese sind nicht verflucht. Und mit Dhikr ist natürlich auch Gebet gemein, Koran lesen, gute Gebeten, schlechte verbieten oder was halt in diese Sache näher kommt. Subhanallah. Und möge Allah uns von den Wissenden und den Lernenden machen. Die 15. Heilungsmethode, liebe Geschwister, die Verehrung der unantastbaren Dinge Allahs. Die Verehrung der unantastbaren Dinge Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Deswegen, und wenn einer Allahs Riten hochehrt, so ist es ein Ausdruck der Gottesfurcht, der Taqwa im Herzen. Ja, wenn du diese Sachen, was dir Allah, wenn du Allahs Riten ehrst, dann ist es eine Sache von Taqwa und es bringt dich zu mehr Iman. Und mit den unantastbaren Dingen Allahs, Hurumatillah, sind Allahs Rechte gemeint. Ja, sind Allahs Rechte gemeint, die er gegenüber uns hat. Diese Rechte können in Bezug auf Menschen, Orte oder Zeiten sein. Was die Verehrung der unantastbaren Dinge Allahs in Bezug auf Menschen angeht, so zählt beispielsweise hierzu die Erfüllung der Rechte des Gesandten Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. Was die Hochachtung der Riten in Bezug auf Orte angeht, der Riten Allahs, so ist beispielsweise die Verehrung der Moschee, der Kaaba. Ja? Und was die Hochachtung in den Riten Allahs in Bezug auf Zeiten betrifft, so zählt beispielsweise hier die Wertschätzung des Fastenmonats Ramadan. Und das ist, was wir gerade erst erlebt haben. Ja, das ist, was wir gerade erleben. Wenn wir diesen Ramadan ehren und wertschätzen und ihn nicht so behandeln, ja, oder behandelt haben wie die anderen Monate, dann war es inshallah ein gesegneter Monat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهْ عِنْدَ رَبِّهِ. Ja, und wenn einer die unantastbaren Dinge Allahs hoch ehrt, so ist es besser für ihn bei seinem Herrn. Ja, und zur Verehrung der unantastbaren Dinge Allahs gehört ebenso, dass man es unterlässt, kleine Sünden als unbedeutend hinzustellen. Kleine Sünden als unbedeutend hinzustellen. Subhanallah. Ja. Und Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass der Gesandte Allahs sagte: Hütet euch vor den Sünden, die für euch die für unbedeutend gehalten werden. Denn sie sammeln sich so lange an, bis sie den Menschen zugrunde richten. Subhanallah. Hütet euch vor den Sünden, die für euch unbedeutend gehalten werden. Denn sie sammeln sich so lange an, bis sie den Menschen zugrunde richten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erklärte dies, indem er solche Personen mit einer Gruppe von Menschen verglich, die anhalten, um ein Lager in einer weiten Wüstenlandschaft aufzuschlagen und sich entscheiden, ein Feuer anzuzünden. Einer von ihnen bringt einen Stock und der andere bringt einen weiteren Stock. Dies geht so weiter, bis sie genug gesammelt haben. Darauf zünden sie ihr Feuer an und braten das, was sie hineinwerfen. Subhanallah. Ja, er meint, das Sammeln der kleinen Sünden ist wie, wenn sich diese Leute in der Wüste versammelt haben, oder vergiss mal Wüste, wenn ihr campen geht, ja, und ihr macht ein Lagerfeuer und jeder geht, bringt eine kleine Sünde. Ein bisschen kleine Sünde hier, ein bisschen kleine Sünde da, bis ein Stapel wird. Dann kommt einer und zündet diese Stapel Sünden an und dann wird hier reingeschmissen, was hereingehört. Damit sind wir gemeint. Subhanallah. Und in einem Gedicht heißt es: Unterlasse die Sünden, die großen und die kleinen. Das ist Gottesfurcht. Und tu es jenem gleich, der da geht, über ein Feld aus Dornen. Er ist vorsichtig und achtet genau auf das, was er sieht. Du sollst keine kleine Sünde als gering erachten, denn wahrlich, auch die Berge bestehen nur aus winzigen Steinchen. Denn wahrlich, die riesigen Berge, bestehen nur aus winzigen Steinchen. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Und Ibn al-Jawzi sagt: Viele Menschen gehen viel zu leichtfertig mit Dingen um, die sie für eine Kleinigkeit halten, obwohl sie sich sogar sehr schändlich auf ihre Fundamente der Religion auswirken. Wie zum Beispiel ungehemmt auf Verbotenes zu blicken. Ja, und unsere Zeit, liebe Geschwister, besonders liebe Brüder, ist sehr schwer. Ja, ungehemmt. Ah, überall nackte Frauen. Subhanallah, es wird jedes Jahr schlimmer. Eine nackter als die andere. Egal, wo du hinschaust. Ha? Und manche, leider, sie sagen, egal, die sind überall. Ja, und sie lassen sich vom Schaitan beflüstern und sie gucken hier und da. Ungehemmtes Blicken auf Verbotenes. Oder, wie es manchen Studenten der Islamwissenschaft leider tun, aus einem Sammelband einzelne Bände ausleihen und sie nicht zurückgeben. Das sagt Ibn al-Jawzi. Ja? Manche Tullab al-Ilm, leider, und leider, das gibt es auch heutzutage noch, ja, sie leihen sich ein Buch aus von 20 Bändern und sie bringen es nicht zurück. Oder wenn sie es zurückbringen, dann bringen sie es schändlich zurück. Subhanallah. Subhanallah. Und einmal hat ein Sheikh seine Bücher ausgeliehen seinem Schüler, damit er sie kopieren kann. Das war früher. Ja, damit er sie abschreiben kann. Und als er ein Buch fertig geschrieben hat, hat er das zurückgegeben. Und der Sheikh hat dann mal was nachgeschaut in diesem Buch und hat gesehen, überall Flecken von Essen und Essensreste übrig und so. Hat sich gewundert. Und als der Schüler das nächste Mal kam und ein weiteres Buch ausleihen wollte, hat er ihm das Buch auf dem Teller serviert. Da hat er gesagt, ja Sheikh, ich brauche nur das Buch, ich brauche keinen Teller. Da sagt, das Teller ist für dein Essen und das Buch für dich. Und nimm nicht meine Bücher als Teller. Subhanallah. Subhanallah. So, leider sind viele Geschwister leichtfertig mit solchen Sachen. Und eine der rechtschaffenen Vorfahren sagte, ich aß leichtfertig einen Bissen, von dem ich nicht wusste, ob er erlaubt oder verboten war. Und merkte, dass ich mich deswegen seit 40 Jahren Subhanallah, hört zu. Und merkte, dass ich mich deswegen seit 40 Jahren im Gottesdienst rückläufig entwickelt habe. Dass ich zurückgegangen bin mit meiner Ibadah, anstatt ich zuzunehmen. Subhanallah, Subhanallah. Und ich sage natürlich aus Bescheidenheit. Ja? Aber er sagt diese Sache wegen einem Biss und er wusste nicht, ob das, was er gegessen hat, halal oder haram war. Und das hat ihn 40 Jahre lang beschäftigt, auf dass es ihn seine Ibadah, dass er nicht so viel Ibadah machen könnte, was er gesagt hat. Subhanallah. Subhanallah, liebe Schwester. Tayyib, machen wir weiter. Möge Allah uns bewahren. 16. Die Loyalität und die Lossagung. Die Loyalität und die Lossagung. Oder Al-Wara, Al-Wala, Wal-Bara, Al-Wala, Wal-Bara. Und das ist eigentlich ein riesen Thema und wir werden das nur kurz ansprechen, weil es eine Sache von Aqida und inshallah werden wir auch eine Unterrichtsreihe mit Aqida machen. Auf jeden Fall, damit sind die Loyalität gegenüber den Gläubigen und die Lossagung von den Ungläubigen gemeint. Ja? Das Lieben für Allah und das Hassen für Allah. Wenn das Herz an den Feinden Allahs hängt, wird der Glaube sehr schwach und die Glaubensprinzipien schwinden im Herzen. Zeigt dagegen jemand seine Loyalität, seine Liebe ausschließlich gegenüber Allah, das heißt, er ist infolgedessen einerseits treu zu den Gläubigen, dienen Allahs, unterstützt sie und andererseits spricht er sich los von den Feinden Allahs und hasst sie, so wird dies seinen Glauben wiederbeleben. Ja, so wird sie. Und wir hassen natürlich die Ungläubigen wegen ihrer Taten. Wir hassen sie nicht, weil sie Menschen sind, sondern weil sie Allah subhanahu wa ta'ala leugnen und ihre Gesetze nicht. Also wir hassen immer die Taten, sei es bei Gläubigen, bei Muslimen oder bei Menschen, bei Nichtgläubigen. Wir hassen immer ihre Taten, nie die Person selbst. Subhanallah, denn der Schöpfer ist derselbe. Tayyib. 17. Wir schaffen heute inshallah die 20, damit wir fertig werden. 17. Bescheidenheit. Und das ist auch ein Riesenthema. Na, wir werden nur kurz angesprochen, inshallah, weil Bescheidenheit, Subhanal Malik, ist eine Riesensache. Die Bescheidenheit spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, den Glauben zu erneuern, den Glauben zu wiederbeleben und das Herz von Hochmut zu reinigen. Denn die Bescheidenheit in den Worten und im Aussehen ist ein Hinweis darauf, dass das Herz bescheiden und demütig gegenüber Allah ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine bescheidene Erscheinung gehört gewiss zum Glauben. Gehört gewiss zum Glauben. Gemeint ist die Bescheidenheit im Erscheinungsbild und in der Kleidung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer um Allahs Willen demütig und bescheiden auf teure Kleidung verzichtet, obwohl er dazu imstande wäre, den wird Allah am Tag der Auferstehung vor allen Schöpfungen rufen, damit er ihn vom Schmuck des Glaubens wählen lässt, welchen er tragen möchte. Ja Allah, lass uns von diesen sein. O Allah, lass uns von diesen sein. Subhanallah. Und man könnte Abdurrahman ibn Auf, rahimahullah, äußerlich nicht von einem Sklaven entfernen. Und wer ist Abdurrahman ibn Auf, liebe Geschwister? Ein riesen Sahabi. Ja, riesen Sahabi. Und er war reich. Genauso Abu Bakr und Uthman, ja, und Talha. Viele Sahabi und Tabi, Atba Tabi. Die waren reich und sie kleideten sich wie Sklaven. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie inshallah am jüngsten Tag rufen und sie von dem Schmuck des Glaubens wählen, welches sie tragen möchten. Und möge Allah uns von ihnen gehören lassen, inshallah. Taib, 18. Wichtige Taten des Herzens. Was bedeutet es? Einige Taten des Herzens sind für die Wiederbelebung des Glaubens äußerst wichtig. Dazu gehört beispielsweise die Liebe zu Allah oder die Furcht vor ihm, die Hoffnung auf ihn, nur das Beste zu denken, ja, das Verlassen, Tawakkul auf ihn, ja, das auf ihn verlassen, die Zufriedenheit mit ihm oder mit dem Schicksal, das er für dich bestimmt hat, die Dankbarkeit gegenüber ihm, die Aufrichtigkeit gegenüber ihm, die Yaqin, diese Überzeugung, feste Überzeugung von ihm, das Vertrauen auf ihm, die Reue vor ihm, ja, diese Taten des Herzens. All diese Taten des Herzens sind ein Mittel der Heilung, der Stärkung des Imans. Und es gibt bestimmte Stufen, die der Gottesdiener erreichen sollte, um die Behandlung seines schwachen Glaubens zu vervollständigen. Hierzu zählen die Standfestigkeit auf dem geraden Weg, die reuige Umkehr zu Allah, das Gedenken an Allahs, das Festhalten am Koran und der Sunna, die Demut, die Enthaltsamkeit von den diesseitigen Gütern von der Dunya, das Vermeiden von zweifelhaften Dinge, Sachen, sowie das ständige Bewusstsein, dass Allah einen beobachtet. Und Ibn al-Qayyim rahimullah hat diese Stufen auch ausführlich in Madarij al-Salikin behandelt. Und wenn Allah uns Leben gibt, werden wir Madarij al-Salikin auf Deutsch machen, inshallah, komplett. Denn das gibt es noch nicht, also ich habe es noch nicht gesehen. Das sind Sachen für das Herz, die den Iman aufbauen. Subhan al-Malik. Das sind Sachen drin, da verstehst du, was für ein großer Gelehrter Ibn al-Qayyim, rahimahullah, war. Tayyib, machen wir weiter. 19. Sich selbst zur Rechenschaft ziehen. Sich selbst zur Rechenschaft ziehen. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausgeschickt hat und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist kundig für das, was ihr tut. Ja? Und hier ist wichtig für uns, وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Und jeder soll darauf achten, was er vorausgeschickt hat. Also er soll muss sich selbst abrechnen. Und Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, sagte, rechnet mit euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und Al-Hasan, rahimahullah, sagte, du wirst keinen Gläubigen treffen, außer dass er sich selbst zur Rechenschaft zieht. Subhanallah. Sozusagen, als ob er sagen will, nur der Gläubige zieht sich selbst zur Rechenschaft. Und Maimun ibn Mahran, rahimullah, sagte, der Gottesfürchtige rechnet mit sich selbst noch härter ab, als ein geiziger Geschäftspartner mit ihm tun abrechnen würde. Subhanallah. Und Ibn al-Qayyim sagte, das Verderben der Seele entsteht durch die fehlende oder nachlässige Abrechnung mit der eigenen Seele, durch die Überstimmung mit den inneren Triebseelen und durch das Befolgen ihrer Gelüste. Subhanallah. Deshalb muss sich jeder Muslim Zeit nehmen, um alleine zu sein, um sich selbst abzurechnen. Ja? Einmal am Tag, kurz vorm Schlafen gehen am besten. Ja, wenn der Tag vorüber ist und du liegst im Bett, dann denk darüber nach, was hast du heute getan an schlechten Taten, was hast du nicht getan, was hast du unterlassen. Rechne mit dir ab, bevor der Tag kommt, an dem mit dir abgerechnet wird und du diese Tat nicht mehr bereuen kannst. Denn wenn du mit dir abrechnest an demselben Tag, dann Allahu alim wird diese Sache inshallah nicht mal aufgeschrieben. Subhanal Malik. Subhanal Malik. Die 20. Methode, liebe Geschwister, und das ist unsere letzte Methode, letzte Behandlungsmethode, um unseren Iman zu steigern, zu heilen, ist Ad-Dua. Bittgebete. Ja? Bittgebete. Und das ist ein sehr gewaltiger Punkt. Und nur über Ad-Dua, nur über die Bittgebete wurden schon Bücher geschrieben. Und man kann darüber nur über die Bittgebete eine ganze Unterrichtsreihe machen, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wahrlich, der Glaube nutzt sich im Inneren eines jeden von euch ab. Wie sich Kleidung abnutzt, so bittet Allah, den Glauben in euren Herzen zu erneuern. Und falls ihr euch erinnert, diesen Hadith haben wir in unserem ganz ersten Anfang, an ersten Unterrichten durchgenommen. Ganz am ersten Unterricht sogar, ich kann mich genau erinnern, haben wir diesen Hadith durchgenommen. Wahrlich, der Glaube nutzt sich im Inneren eines jeden von euch ab, wie sich Kleidung abnutzt, so bittet Allah, den Glauben in eurem Herzen zu erneuern. Subhanal Malik. Und es gibt sehr viel über Dua zu sagen. Ja, und Dua, subhanallah, vielleicht werden wir mal einen extra Unterricht machen, nur über Ad-Dua, weil es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und es hat auch viel mit Aqida zu tun, diese Sache. Und Allahu alim, ich glaube, das kommt sogar in Aqida dran. Deswegen werden wir auch darauf nicht weiter eingehen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns unsere Sünden zu verzeihen, unseren Ramadan anzunehmen und uns vor dem Höllenfeuer zu retten und ins Paradies eintreten zu lassen mit den Siddiqin, Nabiyyin, mit den Propheten und den Siddiqin und den Shuhada zu sein, ganz nah bei Allah in Firdaus al-A'la, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und uns zu rechtschaffen Leuten machen und zu Vorbildern im Diesseits machen und uns zu Lichtern im Jenseits machen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك